Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ihr wisst ja, Piraten sind flexibel und können gut improvisieren. Und auch das haben wir heute Morgen geschafft. Gestern war es noch gar nicht festgestanden, wie heute Morgen unser Podium aussehen wird. Das darf man ja mal sagen. Und ich finde es großartig, dass ich jetzt so eine tolle Besetzung hier habe. Ich stelle nochmal vor. Das erste Mal zu meiner Linken, Nicola Hähnle, mittlerweile Doktor der Mathematik, ein Mitglied in der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Also hat, wie gesagt, die letzten 1,5 Jahre, ist fast zeitgleich mit mir dort eingetreten, und wir haben vieles von dem, was auch Nick Haflinger im Augenblick angekündigt hat durch seinen ersten Vortrag, dort theoretisch erarbeitet, und ich freue mich sehr, dass du es noch geschafft hast. Wir haben gestern lange gefeiert. Gell? Danke. Willkommen. Dann mein Gast zur Rechten ist Lukas Zeise, Finanzjournalist, Kolumnist, ein Urgestein eigentlich in Deutschland, wenn ich das sagen darf, in der Finanzjournalie, Mitbegründer der Financial Times Deutschland, die leider es nicht mehr gibt. Ja, es betrauern sehr viele, aber auch einer der Hirten im Zeit-Herdentrieb-Blog, also der Wochenzeitung Die Zeit. Hirte deswegen, es sind 3 Hirten, soweit ich weiß, es ist Robert von Heusinger, Dieter Wermuth und Lukas Zeise, die den Blog zusammen vor einigen Jahren gegründet haben, also ist der Wirtschaftsblog, dort hat er viele Kolumnen geschrieben und Beiträge, ich weiß nicht, ab und zu auch heute noch, und eigentlich ist er ja schon in Rente, aber ich glaube, das lässt ihn nicht ruhen, was die Finanzkrise und diese Krise, die sich ja weiterentwickelt immer, das ist er einfach voll engagiert. Er hat 3 Bücher geschrieben zur Finanzkrise, da hat man auch einen Entwicklungsprozess bei ihm gesehen, und ich begrüße ihn sehr herzlich heute Morgen. Willkommen. So, zu Nick Haflinger muss ich, glaube ich, nichts mehr viel sagen. Toll, dass du auf dem Podium mit bist. Und dann gehen wir einfach... Ja, das gehört dazu bei den Piraten. Aber wie gesagt, dein Vortrag, den hast du ja auch relativ kurzfristig zusammengestellt, und der ist echt gut. Wir stehen alle auf den Schultern von Giganten, oder wenn ich das sagen darf, oder Kreativität ist, dass man schon bestehende Elemente zu etwas Neuem zusammenfügt oder sie aufklärerisch präsentiert. Also insofern ist das genau die richtige Vorgehensweise. Ich möchte jetzt kommen zu einem Punkt. Wir hatten gestern Morgen ein Panel über die Euro- und Finanzkrise. Ich möchte jetzt etwas von der Theorie, die sehr wichtig ist und die uns jetzt auch helfen wird, einige Dinge zu besprechen, die gerade in Europa passieren, auch in einem Zusammenhang setzen mit der Praxis. Und da einmal, was geschieht im Augenblick auf der europäischen Ebene in der Praxis und was geschieht in dem Bundestagswahlkampf, was die Parteien eigentlich, mit welchen Positionen sie in diesen Wahlkampf gehen, gerade zu der europäischen Frage. Zur Währungsunion und darüber hinaus über die Verfasstheit der Europäischen Union insgesamt, dass wir da vielleicht mit einigen Mythen und einigen Dingen aufräumen können, die sich dahinter verbergen. Also ich hoffe zumindest, dass wir das irgendwie hier hinbekommen. Ich möchte jetzt nicht mehr, wie gestern haben wir uns zu lange auf der Analyseseite festgebissen. Ich möchte mal anfangen mit der wirklich jetzt Situation, wie sie ist, und zwar nach der Rede von Draghi. Das ist jetzt ungefähr 1 Jahr her. Herr Zeise, 1 Jahr nach Draghis Rede haben wir heute eine andere Währungsunion. Hat er irgendwas gemacht, dass dieser Sturm, der sich bis 2012 zusammengebraut hat, in dem die Märkte nämlich einzelne Länder ja über die Zinsen gejagt haben, regelrecht, was hat das bewirkt nach Ihrer Meinung? Und viele sagen, sie hätten nur die Zeit gekauft, die Notenbanker. Und diese Politik würde an Grenzen stoßen. Wie bewerten Sie das? Und die Politik heben wir uns ja noch auf. Erstmal diese Bewertung, 1 Jahr nach Draghis Rede, wie ist die Situation heute? Ja, viele haben ausnahmsweise recht. Also es ist ja selber, auch Draghi selber sagt ja nicht, dass das jetzt das Problem löst, sondern er sagt sozusagen, wir müssen das machen, damit es überhaupt nicht jetzt sofort auseinanderfliegt. Und da, finde ich, hat er auch recht. Also das ist immerhin das, was erreicht worden ist. Und er hat, also es ist ja auch nicht auf seinem Mist gewachsen, sozusagen die, also die Staatsfinanzierung sozusagen über die Notenbank zu betreiben, sondern das hat ja sogar schon unter Trichet begonnen. Die haben das ja gemacht und das machen ja die anderen Notenbanken auch. Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass natürlich die Notenbank letztlich den Staat finanzieren muss, also oder ihm Kredit geben muss. Und warum muss das immer indirekt durch sozusagen den Finanzsektor gemacht werden? Das ist, geht, warum das so ist, geht zurück sozusagen auf den Wunsch der deutschen Bundesregierung und der Bundesbank, dass man sozusagen die Handlungsfreiheit des Staates von vornherein einschränkt, indem man sozusagen dieses Staatsfinanzierungsverbot reinbaut. Und das ist eingebaut worden in den Vertrag von Maastricht. Und das ist sozusagen, das funktioniert ja auch in wunderbaren Zeiten. Wenn alles wunderbar flutscht, dann kann man das auch machen. Dann kann der Finanzsektor sozusagen dadurch zusätzlich alimentiert werden, indem er sozusagen die Staatsfinanzierung übernimmt. Und da kann man noch extra eigene Profite rausschlagen. Aber das, die Zeiten sind halt nicht mehr so, dass das einfach funktionieren kann. Und deswegen ist, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, hat Draghi jetzt sozusagen angedeutet. Aber die sind ja nicht so weit, dass sie jetzt sagen, wir machen das, wir finanzieren die Staaten natürlich. Da fehlen ja auch die Regeln. Also die Frage ist ja, welcher Staat kriegt wie viel? Und das ist alles Diskretion der Notenbank. Das ist also, und das ist ja eigentlich das wirklich Schlimme an der ganzen Sache, dass die Notenbank, dass der überlassen wird, welche Regierung gerade rausgekauft wird und welche nicht rausgekauft wird. Und das, und von dieser Diskretion machen die auch lebhaften Gebrauch. Die nicht mal im Nachhinein erzählen sie uns, welche Staatsanleihen sie tatsächlich gekauft haben. Also das ist ja nicht so, dass die EZB, die hat jetzt also unter diesem Programm bisher noch gar keine Staatsanleihen gekauft, sondern ist ja bloß bei der Draghi-Ankündigung geblieben. Aber die einzelnen Notenbanken, die ja die EZB eigentlich tragen, also zum Beispiel die Bank von Italien, die hat sehr wohl Staatsanleihen, und zwar italienische und aber auch andere, aber gekauft und auch wieder verkauft. Und darüber, im Jahresbericht haben die früher ab und zu mal ein bisschen Andeutungen gemacht, welche sie da gekauft haben, aber das tun die gar nicht mehr. Also sie sind auch gar nicht verpflichtet, sozusagen das zu rechtfertigen. Es ist tatsächlich so, dass das eine Notmaßnahme war und die auch natürlich von der deutschen Bundesregierung dann sozusagen gebilligt worden ist. Blieb ihnen ja gar nichts anderes übrig, als das zuzulassen, sonst wäre ihnen das ganze Projekt sofort um die Ohren geflogen. Jetzt habe ich viel zu lange geredet. Ja, vielen Dank für diese ersten sehr auffällenden Bemerkungen. Wir haben ja in der Dokumentation von Harald Schumann Staatsgeheimnis Bankenrettung genau diese Sachverhalte erklärt bekommen. Damals hat die EZB im Falle Irland Irland eigentlich die Pistole auf die Brust gesetzt. Ihr müsst diese Schulden alle übernehmen, die über die Zweckgesellschaften und alles dort halt aufgebaut waren. Das Bankensektor war dreimal so groß, glaube ich, wie das BIP Irlands. Und hat dann gesagt, wenn ihr das nicht macht, dann entziehen wir euch die Notliquidität, die sie gebraucht hätten. Das war eine Erpressung der Notenbank gegenüber der irischen Regierung. Und nichts anderes ist dann später auch in Zypern in einer etwas anderen Kombination passiert. Interessant ist dann aber, als die größte englische, irische Bank, Anglo-Irish Bank, die ist ja abgewickelt worden, als die hat ja 30 Milliarden dann insgesamt bekommen, hat der irische Staat dann lange drum gekämpft und hat gesagt, ja, wieso kann das nicht diese Last, die Zentralbank auf ihre Bücher eigentlich übernehmen und das strecken, um diese Last von Irland wegzunehmen. Das hat dann auch tatsächlich eine Art von Deal gegeben zwischen der EZB und Irland, dass man das hat strecken lassen. Nikolai, und wir wissen nicht, wer die Begünstigten waren, das kommt noch erschwerend dazu. Damals, die Notenbank hat nie bekannt geben müssen, auch sonst gibt es keine Informationen darüber, wer die Begünstigten sind. Wie bewertest du denn diese Vorgänge insgesamt, dass die Notenbank hier mit einer Machtbefugnis ausgeübt wird, die ganze Staaten praktisch zu irgendwas zwingen kann, Regierungen, und die sich nicht wehren können. Wie muss man das bewerten? Handelt sie da aus dem Gesamtgefüge, als dass sie halt die Europäische Währungsunion als Einheit betrachtet und so handeln muss, aber halt vollkommen außerhalb jeglicher demokratischer Kontrolle? Es hat ja riesige Nachwirkungen dann für die Bevölkerung des einzelnen Mitgliedlandes, das davon betroffen ist. Ja, also gerade aus piratiger Sicht ist das natürlich ein absolutes Unding, dass hier Leute, die de facto nicht gewählt sind, die zwar von Regierungen entsandt sind, aber sich praktisch der demokratischen Kontrolle entziehen, eine derart große Macht über diesen Faktor Geld auf die gesamte Eurozone auswirken. Wenn man das jetzt kritisiert, muss man sich aber natürlich auch überlegen, was ist die Alternative? Und das Problem ist, dass wir auf Ebene der Eurozone praktisch keine Institutionen im Moment haben, die wirklich demokratisch legitimiert solche Entscheidungen treffen könnten. Das steckt natürlich auch im System ganz drinnen. Ich meine, die EZB verhält sich als Zentralbank wie eine Bank. Sie macht Geldpolitik, und Geldpolitik bedeutet im Grunde nur, man beeinflusst die Finanzmärkte, indem man verschiedene Assets gegen andere austauscht. Also zum Beispiel, indem man Staatsanleihen aufkauft und dafür Geld in den Markt gibt. Das ist immer einfach ein Tausch, bei dem niemand wirklich Geld gegeben wird. Es wird nur in eine andere Form umgewandelt. Um jetzt tatsächlich zum Beispiel Kapital in eine Bank nachzuschießen, um diese Entscheidung zu treffen, muss man eigentlich bereit sein zu sagen, okay, wir geben jetzt Geld wirklich aus. Das ist die Domäne der Fiskalpolitik, etwas, was traditionell eben in den Händen der Parlamente beziehungsweise dann auch der Exekutive ist. Und da haben wir nichts auf Ebene der Eurozone, das diese Rolle übernehmen könnte. Deswegen sind wir jetzt in der Situation, dass eben die EZB, die natürlich sich auch irgendwie im Zugzwang sieht, die Eurozone nicht in den Kollaps führen zu lassen, so mal das macht, was sie irgendwie machen kann. Dafür dann auch sehr viel kritisiert wird, durchaus auch zu Recht. Aber es ist halt eine Situation, in der es keinen guten Ausweg gibt, solange man nicht auf Eurozonenebene tatsächlich legitim, demokratisch legitimierte politische Entscheidungen treffen kann. Ich denke, das ist der Kernpunkt, wie ich das bewerte. Danke, Nikolai. Nick oder Joachim, die Situation haben wir vorhin gesehen, dass die Länder eigentlich mittlerweile geführt werden wie ein Unternehmen und nicht mehr, dass eigentlich Makroökonomie eigentlich einen gesellschaftlichen Konsens eigentlich darstellt, wie wir wirtschaften mussten, wollen oder wenn wir das mal als Vision hier darstellen, sondern es ist ein reiner mikroökonomisch betrachteter Betrieb geworden, bloß halt als aggregierter Zustand. Ja, muss man schon sagen, in den letzten 30 Jahren, dass es in diese Richtung gegangen ist. Lukas, du schüttelst den Kopf, du würdest da widersprechen, kannst du gleich. Auf der europäischen Ebene haben wir jetzt die Situation, dass wir die Notenbank hat Zeit gekauft, haben wir eben festgestellt, für die Politik. Die Politik hat sie eigentlich nicht richtig genutzt in den letzten 12 bis 14 Monate. Du hast gestern auch gesagt, dass eigentlich Europa mehr und mehr, und das auch innerhalb von dem Buch von Lukas, mehr und mehr von Berlin in Kombination mit der Kommission regiert wird. Was ist denn da geschehen in diesen 14 Monaten, seit die Notenbank diese vermeintliche Ruhe eingekehrt ist? Und was hat das für eine Entwicklungsbedeutung für Europa gehabt in den letzten 14 Monaten? Also ich würde da die letzten 14 Monate gar nicht nehmen. Man muss den Zeitraum länger sehen. Es hat eigentlich angefangen mit Schröder-Fischer, mit der Agenda 2010, mit der Politik, wie ich das auch geschildert habe. Es gibt durchaus ein, ich sag mal, von dem formalen Zusammenhang her legitimes Interesse von Kapitalgruppen, die Produktionskosten zu senken, die Profitrate zu maximieren. Und in dem Fall hat man sich die Lohnkosten ausgeguckt. Deutschland hat eine sehr aggressive Niedriglohnpolitik getrieben. Das haben interessanterweise, obwohl sie vorher fast vernünftig gehaushaltet haben, Spanien und Portugal nicht getan. Die haben dort sogar Lohnerhöhungen von bis zu 30% gehabt. Da kann man auch fragen, ob das gerechtfertigt war. Aber im Nachhinein werden sie jetzt dadurch bestraft. In Spanien und in Portugal, Griechenland klammern wir mal aus, das ist ein Sonderfall. Die wollte man damals in der Eurozone drin haben. Das hat auch Theo Weigel bestätigt, Jean-Claude Juncker, wollen wir mal sehen. Natürlich macht Griechenland mit, egal was die für Bedingungen haben. Das war gewollt. Aber Spanien und Portugal sind da die interessanteren Fälle. Und der Effekt, den wir jetzt haben, ist der, dass die Wirtschaftskraft in diesen Ländern gesunken ist, vor allen Dingen die Kaufkraft der Bürger gesunken ist in Spanien und Portugal. Und ich sag's mal ganz lax und platt, dass die keine Kohle mehr haben, um sich einen Golf zu kaufen. Und das hat schon auf Volkswagen durchgeschlagen. Der Effekt in Deutschland ist der, dass wir erstens A, 25% der Beschäftigten im Niedriglohnsektor haben, ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland. Wir sind damit, ich glaube nach, ich weiß gar nicht wer wem, an zweiter Stelle innerhalb der Europäischen Union. Und das zweitens natürlich mit einem zeitlichen Verzögerungseffekt, weil so Kaufkraftveränderungen immer eine gewisse Zeit im Markt haben, dass wir jetzt feststellen, dass wir ja mit 40-45% von unseren Exporten vom Rest der Europäischen Union abhängig sind und dass die dort gesunkene Kaufkraft irgendwann verspätet mit einem Delay auf die deutsche Wirtschaft durchschlagen wird. Das ist die Situation, die wir haben. Und die hat nichts mit den letzten 14-15 Monaten zu tun. Das hat 2000-2001 eigentlich angefangen. Ja, darf ich kurz zu dem Staatsunternehmensvergleich was sagen? Ich habe bloß mit dem Kopf geschüttelt, weil ich finde, Staat ist schon was anderes und kann nicht wie ein Unternehmen geführt werden. Und das ist auch nicht so. Ich meine, richtig ist, dass die Staaten sozusagen in ein Konkurrenzverhältnis zueinander gesetzt worden sind. Und das ist auch gemeint. Ja, okay. Aber Staaten betreiben ein ganz anderes Geschäft. Die haben ja keine eigene Profitrate, sondern sie sorgen dafür, dass die Profitrate in den Unternehmen, die auf ihrem Staatsgebiet siedeln oder dort sozusagen, und dass deren Profitrate hoch ist. Und da nehmen sie selber hohe Verluste in Kauf. Also das ist ein ganz anderes Verhalten. Aber gut, macht nichts. Der Joachim möchte noch etwas dazu sagen. Also ich möchte an der Stelle nochmal anschließen. Es gibt einen relativ bekannten Münchner Würstchenfabrikanten, der vor einiger Zeit in der Talkshow bei Jauch war. Dabei war auch Katja Kipping, die Vorsitzende der Linken, und Hannelore Kraft, unsere Ministerpräsidentin in NRW. Und Uli Hoeneß hat wortwörtlich, das war mir von der Fraktion in NRW aus eine Pressemitteilung wert, er hat wortwörtlich gesagt, die Staaten müssen langsam anfangen, so wie Unternehmen geführt zu werden. Und Frau Kraft und Frau Kipping haben nicht widersprochen. Das war der eigentliche Skandal. Das heißt, wie tief ist unsere, ich sag mal, wirtschaftliche Bildung? Ich nehme nicht für mich in Anspruch, wirtschaftlich ausufernd gebildet zu sein. Im Gegenteil. Aber wie tief ist unsere Bildung an der Stelle gesunken, dass führende Politiker in Deutschland, also Meinungsbildner, einer solchen Bemerkung nicht widersprechen? Ja? Und die Idee, es hat ja auch noch, Ratingagenturen sind dazu da, Bonitäten von Unternehmen zu bewerten und bewerten jetzt Staaten. Und ich weiß nicht, Standard & Poor's hat vor ein paar Wochen den ESM runter bewertet von AAA auf irgendwas. Also ne, das ist einfach unfassbar, was dort für ein, ich sag mal, betriebswirtschaftliches Denken, was ja in seinem Feld durchaus legitim ist, weil man nämlich ein System als Blackbox bezeichnet mit einem Input und einem Output und es geht nur um das Verhältnis zwischen Input und Output, das zu optimieren. Ein Staat ist was ganz, ganz anderes. Da kann ich Ihnen nur vollster Seele zustimmen. Gut, danke. Ja, aber es ist kein Grund, jetzt sozusagen auf das Rating von Staaten reinzugehen. Das hat natürlich ein ganz... Klar, wenn ich Schulden mache, dann will der Kreditgeber ja wissen, wie wahrscheinlich ist es, dass das auch wirklich zurückgezahlt wird, die Schulden. Und dafür sind die Ratingagenturen da. Also das ist eigentlich klar. Wenn ich sozusagen den Finanzmarkt dazu nutze, um die Staatsfinanzierung zu betreiben, dann ist klar, dass ich dann auch Ratingagenturen habe. Da kann ich nicht dann plötzlich drauf verzichten. Das hat mit gar nichts damit zu tun, dass ein Staat kein Unternehmen ist und nicht so wie ein Unternehmen geführt werden kann. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also das sollte man nicht vermischen. Dennoch sind strukturelle Veränderungen vorher da gewesen. Nikolai, du willst auch gleich was sagen dazu? Dann warte ich kurz mit meiner nächsten Frage. Also gerade diese Verbindung zwischen, also was Sie sagen, Herr Zeiss, ist natürlich richtig, dass die Kreditgeber ein Interesse daran haben, eine Bonitätsbewertung von den Staaten zu haben. Das ist vollkommen, steht außer Frage. Nur, dass Sie jetzt sagen, dass das unabhängig davon ist, dass sich die Staaten wie Unternehmen verhalten, dem möchte ich doch sehr widersprechen. Denn dadurch, dass diese ganzen Staatsratings immer in den Medien sind, verhilft das natürlich dazu, dass so eine Message rüberkommt, Leute, ihr müsst euch so verhalten wie ein Unternehmen. Das ist ganz klar, dass da eine Message geschickt wird, die sich entsprechend auch auf die Politik dann auswirkt. Einen anderen Punkt möchte ich an der Stelle noch zu den Ratings anbringen. Ich meine, man muss ja schon auch mal sehen, warum ist das mit den Ratings gerade in der Eurozone so ein großes Thema. Denn es gibt auch Ratings von US-Staatsanleihen und von britischen Staatsanleihen und von japanischen Staatsanleihen. Und da ist es durchaus auch so, dass die dann manchmal abgestuft werden. Und das geht dann irgendwie 2 Tage durch die Presse und danach kräht kein Hahn mehr danach. Und warum kräht kein Hahn mehr danach? Naja, weil das Staaten sind, die sind monetär souverän in dem Sinn, dass sie ihre eigene Währung haben, sich in ihrer eigenen Währung verschulden und ihnen deswegen diese Ratings mehr oder weniger egal sein können, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Auf jeden Fall ist es ein krasser Unterschied zu den Staaten der Eurozone, die, wenn jetzt Draghi hier nicht seine Rede gehalten hätte, dass er sagt, die EZB kauft im Zweifelsfall die Staatsanleihen, wenn er das nicht gesagt hätte, und so war es ja davor, können die durchaus pleite gehen, haben durchaus diese Finanzierungsprobleme. Und von daher ist es natürlich so, dass es gerechtfertigt ist, sage ich mal jetzt aus Perspektive der Anleger, dass sie da eine Bonitätsbewertung haben wollen, solange das System so ist, wie es ist. Aber von unserer Seite, also von der politischen Überlegung her, müssen wir uns schon auch überlegen, finden wir das denn gut, dass das so ist, wie es ist, und können wir nicht vielleicht daran was ändern? Und klar, ich meine, Draghi mit seiner Rede hat daran de facto etwas geändert, aber das steht alles auf wackeligen, demokratisch nicht legitimierten Beinen und wir brauchen eine Diskussion darüber. Danke. Wir haben ja noch ein anderes Phänomen, was uns Sorgen macht in der Europäischen Währungsunion, nämlich die unterschiedliche Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, wird von unserer Regierung immer gesagt. Flassbeck hat ja sehr stark in den letzten Jahren darauf abgezielt, dass die Lohnstückkosten so auseinandergelaufen sind. Innerhalb der Währungsunion haben wir ja vorhin schon kurz skizziert. Ist das auch nach Ihrer Meinung, Herr Zeise, eines der ganz, ganz dramatischsten Punkte, die es zu lösen gilt in der Währungsunion, damit wir sie aufrechterhalten können? Und was wäre nach Ihrer Meinung da zu tun, um das zu ermöglichen? Flassbeck hat ja gesagt, hat sehr, sehr lange Zeiträume von erhöhten Lohnen in Deutschland betont und Lohnzurückhaltung in den südeuropäischen Ländern über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren. Wie schätzen Sie denn dieses Problemfeld ein und gibt es da eine Lösung in Ihren Augen? Analytisch hat er vollkommen recht. Es ist natürlich die unterschiedliche Entwicklung, vor allem auch bei den Löhnen und so, die unterschiedliche Wirtschaftspolitik, die in den verschiedenen Betrieben wird und natürlich die freien Kapitalströme, von denen ja vorhin die Rede war. Also die natürlich für diese unterschiedliche die unterschiedliche Lohnentwicklung dann auch mitverantwortlich sind. Warum hat denn Spanien höhere Löhne gehabt eine Weile lang als das oder stärker steigende Löhne als das in Deutschland der Fall war? Ja, nicht nur, weil in Deutschland die Agenda 2010 betrieben worden ist, sondern der eigentliche Grund war, dass das Kapital von Deutschland nach Spanien geflossen ist damals, als Schröder an der Regierung war. Warum war das so? Weil Spanien neu sozusagen plötzlich eine harte Währung hatte. Und da gab es die Spekulation in Spanien, in die ganzen Südländer, die haben sozusagen einen Kapitalboom eigentlich erlebt, der dann zu einem Bauboom geführt hat. Also der Immobilienboom in Spanien ist zum großen Teil aus Deutschland kommenden Kapital finanziert worden. Und das hat EZB und die EU-Kommission, die haben das sozusagen alles mit angesehen und haben gesagt, das ist ja ganz wunderbar. Also diese Auseinanderentwicklung in den verschiedenen Ländern, das wird nicht einfach dadurch beendet, indem man eine Währungsunion hat, sondern die muss wirklich aktiv hergestellt werden. Und meine Meinung ist, dass Flassbeck zwar recht hat, dass natürlich diese Auseinanderentwicklung zum Zerreißen der Währungsunion führen wird, aber es gibt keine Heilungschance dafür, es sei denn, man baut richtig die EU um. Also man muss dann schon auch ein gemeinsames Steuersystem haben, damit dieser Wettbewerb, also das ist das Mindeste, was man haben muss, ein gemeinsames Steuersystem. Das heißt, den Regionen, denen es besser geht, die müssen natürlich dann auch mehr zahlen. Also ein Steuersystem, das funktioniert ja auch deswegen normalerweise in Währungsgebieten. Die fallen ja auch nicht auseinander im Bayerischen Wald, weil es da so schlecht geht, oder in Vorpommern oder was. Natürlich, die sind relativ viel ärmer als in Baden-Württemberg oder Bayern. Das ist schon wahr, also in Südbayern. Aber es gibt wenigstens einen Ausgleichsmechanismus, und der Staat, staatliche Umverteilung macht ja immerhin, naja, an die 50% des ganzen Bruttosozialprodukts aus. Das läuft über die staatliche Umverteilung, und die Steuer ist der wesentliche Element dieser Umverteilung. Und das ist in zivilisierten Staaten immerhin so, dass die Stärkeren etwas mehr Steuern zahlen als die Schwachen. Und das ist auch regional dann entsprechend. Und, aber ohne ein solches staatlichen Ausgleichsmechanismus verstärken sich ja die Entwicklungen sonst. Und das heißt natürlich, die Starken werden noch stärker und die Schwachen werden noch schwächer. Das ist sozusagen das Regel des freien Marktes. Das ist das kapitalistische Wolfsgesetz. Und das wird durch die Währungsunion und durch das Nicht-Eingreifen der Politik und der Nicht-Existenz von einem gemeinsamen Steuersystem natürlich immer noch verschärft. Und das ohne einen solchen Mechanismus wird die Euro Währungsunion zerplatzen, das ist völlig klar, oder sie wird sozusagen abbröckeln, sagen wir mal. Die Schwachen können es einfach nicht mehr schaffen. Und dafür hat Flassbeck sozusagen noch keine Lösung. Man kann es nicht durch Wirtschaftspolitik, eine koordinierte Wirtschaftspolitik allein wird es sowieso nicht geben, ist ja kein Ansatz dafür erkennbar. Und zweitens, ohne einen wirklich, dass das institutionalisiert wird, dass es einen diese Ausgleichsmechanismen, die Zahlungsausgleich, dass die Auspoberung der armen Regionen wirklich dann verhindern, das wird einfach nicht passieren. Gut. Trotzdem muss ich jetzt dagegen halten, dass die Piraten natürlich total an Europa hängen und wir alles dazu tun werden oder versuchen, dass wir diese Elemente versuchen zu errichten in Europa, damit wir ein demokratisch konstituiertes Europa bekommen. Im Augenblick hast du gesagt, sieht nichts danach aus, dass wir sowohl eine Bankenunion als auch eine Fiskalunion als auch eine soziale Union sich abzeichnet. Da sind wir jetzt bei der Politik und gerade auch der derzeitigen Bundesregierung und wie sie mit diesem ganzen Problemkreis umgeht, Nikolai. Sie sagt ja, eben haben wir von Lukas gehört, ja, die Gelder sind ja von uns dahin geflossen und haben die Blasen angefeuert, nicht nur aus Deutschland, aber wesentlich aus Deutschland, auch aus anderen Nordländern natürlich. Das heißt, das betrifft die Schuldfrage einfach, dass man nicht einfach einseitig sagen kann, die sind schuld, sondern es ist immer auch derjenige mit Schuld, der das Geld gibt. Das ist die eine Frage. Und die Regierung behandelt das mit einer Zurückhaltung, dass ein richtiger Pro-Europäer, nämlich der alte Philosoph Habermas, den alle hier kennen, in der letzten Woche geschrieben hat, die Merkel, die würde sich verhalten wie ein transquilistisches Herumwursteln. Also ein neues Wort hat er da kreiert. Und es wäre überhaupt keine strategische Vision in ihrem Regierungshandeln erkennbar. Wie können sich die Piraten mit dieser Position einer Bundesregierung, die Schuldfrage eher nach Irland steckt und nach Spanien und nach Griechenland und keine strategische Vision für Europa hat, aber damit sogar das ganze Thema Europa eigentlich aus dem Wahlkampf raushalten tut? Was können wir denn dagegen tun? Ja, also zunächst mal muss man sagen, diese Einschätzung teile ich völlig, auch was Habermas gesagt hat, auch wenn ich das nicht mit so gutem Vokabular hätte tun können. Man muss aber auch sagen, es ist ja nicht nur die Bundesregierung, ja, es ist ja auch die SPD und die Grünen, die gar nichts zu liefern haben. Also das ist eine total schlimme Situation eigentlich in Deutschland. Und was können wir denn dazu tun? Nun, ich denke, Herr Zeise hat vollkommen recht, wenn er sagt, ohne irgendeine Form von, ich sag mal, eurozonenweitem Überbau, wenn ich das in meine eigenen Worte fassen darf, wird der Euro auseinanderfliegen oder eben vom Rand her zerbröseln, wie Sie das formuliert haben. Und wir als Piraten müssen uns einfach klar machen, wollen wir unter anderem über den Euro die europäische Integration weitertreiben, dann müssen wir ganz klar, und ich denke, das wäre auch ein gutes Signal, einfach weil es was Neues ist, Ja, genau, da haben wir es. Ein Update, schöne Formulierung, ein Update vorschlagen für die Verfassung Europas. Das war ja hier auch schon gestern ein Begriff, dass man eigentlich einen Verfassungskonvent für Europa bräuchte. Wenn wir das nach außen tragen könnten, wenn wir das wollen, ich meine, es ist natürlich, es gibt auch immer die Leute, die sagen, nee, wir wollen das gar nicht, das ist uns zu viel. Kann ich verstehen, ist nicht meine Meinung. Ja? Aber wenn wir das wollen, dann können wir ganz klar die Message nach draußen treiben, Europäischer Verfassungskonvent, vielleicht zunächst mit Betonung auf die Eurozone, genau um eben diese ganzen fiskalen Probleme auch zu lösen. Das wäre schön, wenn wir auf diese Art und Weise die Diskussion in Deutschland etwas aufwirbeln könnten. Ganz klare Sache. Ich glaube, Nick will auch noch was dazu, also Joachim will auch noch was dazu sagen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ob das jetzt vielleicht eine Betrachtung ist, die ein bisschen zu sehr aus der sogenannten deutschen Perspektive aus unserer Filterbubble kommt, aber ich finde es schon geil, wenn ich in Europa unterwegs bin, nicht mehr Geld wechseln zu müssen. Also in den Teilen zumindest, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien, das ist einfach klasse, das zu tun. Nur auf der anderen Seite, die positiven Erfahrungen, die man hat vom sich gegenseitig besuchen, entweder über Projekte, die die EU ja auch fördert. Ich war selber das Vergnügen an zwei Softwareprojekten vor einiger Zeit beteiligt gewesen zu sein, wo man quasi über ganz Europa verteilt andere Institute kennengelernt hat. War richtig toll. Oder des sich gegenseitig Besuchens im Urlaub. Ob das ausreicht, um sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl in Europa herzustellen, was ich sag mal abseits des Gebrauchs einer gemeinsamen Währung in einer Teilzone bewegt. Für mich der entscheidende Punkt ist, das habe ich gestern auch mal gesagt, durch die proaktive Nicht-Politik, die in Berlin getrieben wird. In dem Zusammenhang eine kleine Anekdote. Ich war vor zwei Wochen an der Universität Köln vom AStA eingeladen zu so einem Feature, die Parteien informieren über ihr Wahlprogramm. Ich bin zusammen mit Jens Seipenbusch dahin gegangen. Und dann gab es so einen Fragenhagel, nicht nachdenken, direkt antworten. Und dann fragte der AStA-Mensch, sagen Sie mal, Herr Seipenbusch, der ist ja auf Listenplatz 4 in NRW, wenn Sie in den Bundestag einziehen und auf den Fluren Frau Merkel über den Weg laufen würden, was würden Sie als erstes fragen? Und der Jens überlegt so kurz und dann, ich würde Sie fragen, warum Sie keine Politik macht. Das trifft es eigentlich ziemlich genau. Das Merkelsche Nichthandeln erinnert mich ein bisschen an das Aussitzen von Helmut Kohl. Das wird auf Dauer auch nicht helfen, obwohl sie, glaube ich, im Hintergrund schon aktiv ist in Brüssel und dort ihre Strippen und Fäden zieht. Nur das wird im Endeffekt nichts zu nichts führen. Es gäbe für mich so ein Sofortmaßnahmenpaket, um den Europäern erstmal ein positives Signal zu setzen. Das würde einmal das mögliche Schließen von Steueroasen betreffen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite klare gesetzliche Regelungen zum Thema Schattenbanken. Das würde schon helfen, aber ein gemeinsames Europa lässt sich nicht auf rein fiskalischer Ebene realisieren. Wie ich gestern schon sagte, der Tisch steht schief oder fällt immer um, weil er hat bislang nur ein Bein, nämlich das Fiskalische, was jetzt auch noch angesägt ist. Also wenn da nicht irgendwie auf der sozialen Ebene oder auf der historischen Ebene oder im Sinne eines Verfassungskonvents etwas folgen wird, dann sehe ich da schwarz. Wobei gestern die Politologin von der Uni Münster uns ja informiert hat, ein europäischer Verfassungskonvent käme politisch faktisch einer Entmachtung der Nationalregierungen entgegen. Es ist wirklich eine offene und breite Diskussion, die wir Piraten auch durchaus kontrovers untereinander führen müssen, wie die Struktur eines gemeinsamen Europa überhaupt aussehen kann. Die wir jetzt haben, reicht nicht aus, das ist klar. Plus zwei Wahrnehmungen, die ich ganz anders habe. Also die Wahrnehmung, Frau Merkel regiert nicht oder sie macht nichts. Komisch, es kommt bei mir gar nicht so an. Also ich sehe was ganz anderes. Momentan fährt sie sozusagen sehr gedämpft, aber wie die aufgetreten ist in Brüssel und wie die in dieser ganzen Euro, in dem Konflikt des Euro sozusagen den Machtwillen und die Vorherrschaft der deutschen Regierung und hier in Deutschland wird gesagt, wo es lang geht und wie Europa geregelt wird und nicht umsonst gehen die Griechen auf die Straße und sagen und wenden sich gegen Frau Merkel. Also das ist nicht einfach ein Hirngespinst, sondern es ist doch erkennbar, dass die deutsche Regierung sozusagen die Führungsrolle auch jetzt ganz offiziell übernommen hat. Und das ist doch in EU-Europa ganz klar. Und die Ach, die Briten wissen das doch auch und alle, die Franzosen wissen das. Der Sarkozy hat schon den Schwanz eingezogen die ganze Zeit. Der Monti ist installiert worden von der deutschen Regierung, samt, also im Bündnis natürlich. Und die EZB macht eine Politik nur dann, wenn es auch von Frau Merkel genehmigt wird. Auch das ist alles... ist das die falsche Politik? Das würde ich auch sehen. Richtig. Und ich meine, ein Vorteil sozusagen ihres Stillhaltens, den haben wir, glaube ich, auch der Wähler gerafft, dass nämlich sozusagen in dem ganzen grauenvollen Austeritätspolitik, die in Europa betrieben wird, in Deutschland sozusagen relative Ruhe herrscht. Es werden bloß noch die Altgesetze, zum Beispiel Gesundheitssachen, wird durchgesetzt und das führt sozusagen zu etwas sozialen Unfrieden. Aber es werden keine neuen sozusagen Beraubungsgesetze der Gesellschaft mehr durchgezogen. Das ist momentan, jedenfalls bis zum Wahlkampf, bis zur Wahl, ist das, glaube ich, auf Eis gelegt. Und das ist eine Erklärung dafür, weshalb die so gute Umfragenergebnisse hat. Weil sie sieht so harmlos aus. Ja. Es sieht ganz harmlos aus. In Wirklichkeit ist sie natürlich der Oberräuber. Also, und das ist bei Helmut Kohl ja genauso gewesen. Der hat ja auch diesen Eindruck nur vermittelt, dass er so ist. Also das ist, mein Eindruck ist, die sind selbstverständlich und der Schäuble mit dabei, sozusagen Europa wirklich aktiv zugrunde zu richten und die Vorherrschaft der deutschen Regierung auch noch auszubauen. Bitte. Kommen wir gleich nochmal. Ich bitte alle Zuhörer, noch ein bisschen zu warten. Wir werden noch, wie gesagt, zum Schluss wieder 3-4 Fragen zulassen. Manchmal fällt schwer, Paul, aber danke. Vor 3 Wochen hat ein Presseclub stattgefunden in, wie immer in der ARD, um 12 Uhr. Und es waren 4 Journalisten da und die haben darüber gesprochen, warum Europa und die Eurokrise keine Rolle im Wahlkampf spielt. Und da war ein innenpolitischer Pakt festgestellt worden, weil die haben ja alle immer gemeinsam alles abgestimmt. Da gibt es keinen Widerspruch innerhalb, also wie eine große Koalition mit Ausnahme der Linken, darf man hier auch sagen. Außenpolitisch, das fand ich dann noch fast interessanter, auch außenpolitisch rechnen alle anderen Regierungen damit, dass Frau Merkel auch wieder Kanzlerin nach dieser Bundestagswahl sein wird. Und mit dieser Frau will man es nicht verscherzen, weil man ja erst der anschließenden Verhandlungen wieder mit ihr zu tun hat. Und da sie in der Gläubigerposition ist, das hat ja Lukas Theise eben gut beschrieben, fürchtet man dann sowieso Auseinandersetzungen. Das heißt, unter dem Motto, Merkel hat den anderen Regierungen deutlich gemacht, fuscht mir nicht in den Bundestagswahlkampf, haltet still bis nach dem 22. Und danach beginnen dann die Wahrheiten dann für Deutschland. Wie sieht denn eigentlich die Situation aus in den Verhandlungen zwischen der Bundesregierung, Herr Theise, und den anderen Europäern? Wie stellt sich denn diese Situation denn da für Sie? Ja, was heißt Verhandlungen? Es sind ja Diktate. Es ist ja nicht... Das ist es doch eigentlich. Und dann bloß noch eine Bemerkung zur innenpolitischen Situation. Es ist einfach natürlich entsetzlich und diese bleierne Schwere, die sozusagen über dem Land lastet, weil man einfach keinen Ausweg aus der Situation sieht, weil natürlich die Sozialdemokratie in alter Art und Weise genau das macht, was die Regierung auch macht. Und sie durch dick und dünn unterstützt und überhaupt gar keine Ansätze davon macht, eine alternative Politik durchzusetzen. Das ist natürlich verheerend, wenn die größte traditionelle Oppositionspartei genau dieser Aufgabe nicht gerecht wird. Das lähmt natürlich die gesamte Gesellschaft, die politische Auseinandersetzung. Das ist nicht wegzustecken. Da kann so kleine Popelorganisationen wie die Linken oder noch popeligere Organisationen wie die Piraten können da nichts machen. Das ist doch wahr. Das ist die Situation. Und ich meine, die Sozialdemokratie ist da auch so eng mit allen sozusagen verbunden, dass die das gar nicht anders machen können. Okay. Tja, da weiß ich gar nicht, wie ich das toppen soll, die letzten Sätze, muss ich sagen. Ganz schwierig. Man muss eigentlich für seine offenen Worte danken, oder? Ja, das sehe ich auch. Ganz genau. Und da spielst du dann in Zukunft eine große Rolle. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Die Situation wollte ich jetzt mal leiten auf die gelbe Partei, auf die Liberalen. Die plakatieren ja gerade etwas, einen ganz tollen Slogan, der, ich befürchte, bei der Bevölkerung wieder doch auf fruchtbaren Boden fallen könnte. Nämlich, sie plakatieren ganz groß: keine neuen Schulden, keine neuen Steuern, Nikolai. Wolfgang Münchau, habe ich gestern, glaube ich, schon gesagt, hat im Spornartikel gesagt, das ist eine Geld- und Fiskalpolitik der 30er Jahre. Versuchst du mal vielleicht die ideologischen Dinge, die dahinter sich verbergen, auseinanderzunehmen, damit wir als Piraten sprechfähig wären gegenüber den Wählern, was wir denen denn antworten sollen, wenn die sagen, aber der Slogan da von der FDP, der ist doch absolut richtig, und dann sind wir auf unseren Infoständen und müssen uns dann damit auseinandersetzen. Kannst du da den Piraten einige Handlungsanweisungen geben? Ich weiß, schwierige Frage. Ja, verdammt schwierige Frage. Ich meine, man kann jetzt natürlich einfach sagen, die Gelben haben von Volkswirtschaft, von Makroökonomie einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja, wenn die sowas sagen, dann ist das so. Das Problem ist natürlich, wenn jetzt jemand an den Infostand kommt, der hat sich nicht so lange mit dem Thema beschäftigt wie jetzt die meisten hier im Raum und wird einem das natürlich erstmal nicht glauben. Und ich bin jetzt auch kein Pädagoge und kann von daher keine absoluten, ich sag mal, ja, die endgültige perfekte Lösung dafür bringen. Was ich persönlich gut finde, ist, und das habe ich jetzt leider hier nicht dabei, das habe ich vor ein paar Tagen gesehen, wie jemand einfach mal visuell aufbereitet hat, wie es denn um die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in Deutschland steht. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung bedeutet, man schaut sich die Finanzierungssalden der Regierung, das ist das berühmte Staatsdefizit, an, der privaten Haushalte. Das bedeutet, wie viel nehmen die privaten Haushalte mehr ein, als sie ausgeben, sprich sparen sie. Der Saldo der realwirtschaftlichen Unternehmen, der Saldo der finanzwirtschaftlichen Unternehmen und natürlich auch der Saldo des Auslands. Und da entsteht dann eine schöne Balkengrafik, wo man über die Jahre hinweg sieht, aha, hier war irgendwie das staatliche Defizit so groß, das geht dann nach unten, und irgendwie das Defizit des Auslands war so groß, geht auch nach unten, und das Sparen der privaten Haushalte geht nach oben. Und das ist ein symmetrisches Bild, ist ja auch klar. Das ist einfache Arithmetik, dass sich diese Salden insgesamt zu null aufsummieren müssen. Was der eine Sektor netto einnimmt, ist was der andere Sektor netto ausgibt. Vollkommen klar. Und vielleicht ist das, also das ist zumindest meine Hoffnung und wie ich das tendenziell persönlich versuche, ist, mit so einer Grafik anzukommen, wie gesagt, ich habe es jetzt leider nicht dabei, und zu sagen, okay Jungs, ihr wollt, dass das Staatsdefizit weg ist. Ja, dann ist dieser Balken hier unten weg. Das bedeutet, da oben müssen wir jetzt auch was kürzen. Ja, wo soll das denn gekürzt werden? Und ich denke, wenn man so kommt, überrascht man die Leute erstmal, weil die meisten einfach nie so darüber nachgedacht haben. Und vielleicht ist das was, mit dem man zumindest den Fuß in die Tür bekommt. Das. Ich wollte dir eben nur in einem Punkt widersprechen. Die von der FDP haben von volkswirtschaftlich, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das kann man, glaube ich, so generell nicht sagen. Ich glaube, einige in der FDP wissen sehr genau, was sie tun. Die wissen wirklich sehr genau, was sie tun. Und ich bin der Meinung, es ist manchmal eine unheilige Ehe zwischen Dilettantismus auf der einen und krimineller Energie auf der anderen Seite, die sich da... Ja, also ich wäre da vorsichtig. Der Feuilleton-Beitrag von Christian Lindner zum Thema NSA... Tempora, Spionageaffäre und Bürgerrechte, letzte Woche in der FAZ, war eiskaltes Kalkül und brillant geschrieben. Gleichwohl steht Scheiße drin, aber das darf man nicht unterschätzen. Die FDP, das ist jetzt das Interessante, verkauft sich mit einem gewissen Charme der Arroganz. Das, ja, was vielleicht auch bei dem einen oder anderen, ich sag mal, nicht so bildungsmäßig oder politisch ausgerüsteten Wähler dazu führt, dass er seine Stimme mal der FDP geben kann, mit der Begründung, die sind doch für die Freiheit und die haben ja immer noch den Leuchtturm Leutheusser Schnarrenberger. Ne? Also an der Stelle ganz, ganz vorsichtig. Die Partei betreibt aktiv Demagogie. Da würde ich dir vollkommen zustimmen, Joachim. Trotzdem muss ich nochmal bei diesem Plakat bleiben, weil es hat ja auch irgendwas mit der deutschen Schuldenbremse zu tun. Auch ein Thema, wo wir als Piraten auch eine Diskussion darüber führen müssen, wo wir auch noch nicht eine abschließende Position haben. Lukas Zeise, wie bewertest du diese Schuldenbremse, die Deutschland sich in das Grundgesetz eingetragen hat, auch in dem Kontext dieser gesamteuropäischen Perspektive? Was ist deine Bewertung zur Schuldenbremse? Ist eine Katastrophe. Es ist ja wirklich das Schlimme, ist eine Selbstfesselung der Parlamente über, sozusagen, man kann ja dann keine Wirtschaftspolitik mehr betreiben. Im Übrigen, man kann ja sehen, wie Schuldenbremse sich auswirkt, zum Beispiel in den USA, wo es das ja auch gibt. Da heißt das ein bisschen anders, wird ein bisschen anders betrieben, aber da ist das, wird es wenigstens eindeutig benannt. Das heißt, Debt Limit, genau, aber es ist die Priorität, die die Gläubiger genießen für die amerikanischen Staatshaushalte, die wird absolut gesetzt. Alles andere steht zur Disposition, aber das darf nicht in Frage gestellt werden, dass die Gläubiger, die müssen bedient werden. Und darum geht es immer bei diesen regelmäßigen, wenn es zum Konflikt kommt, entweder in Kalifornien oder auch in Washington D.C., wo auch immer das Land beraten wird, das ist sozusagen immer der Knackpunkt. Und dann ist halt die Frage, an welcher Stelle wird sonst gekürzt? Und das ist genau die Methode, was natürlich sozusagen diese Grundgesetzänderung, die da jetzt durchgeführt worden ist, natürlich mit aktiver Betreibung der Sozialdemokraten natürlich wieder. Die haben das es wird damit sozusagen der Sozialstaat systematisch demontiert. Das ist eine Methode, um das zu erreichen, um das juristisch zu rechtfertigen. Und deswegen sind diese Dinger eingeführt worden. Es ist wirklich eine Katastrophe. Okay, ja, es ist leider so, dass die Partei da als Partei noch keine klaren Standpunkte entwickelt hat, obwohl ich den Eindruck gewinne, dass diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, intensiv beschäftigen, schon Standpunkte haben. Ich möchte nur an eine Sache erinnern. Das Problem in der klassischen Theorie und jetzt auch in der, ich sag mal, wenn man so will, neoliberalen Wirtschaftstheorie war ja immer, nach objektiv messbaren Kriterien zu suchen, wie mit einer Staatsverschuldung umzugehen ist, wie man auf ausgeglichene Haushalte kommen kann und so weiter. Und hat es vor einigen Jahren dieses berühmte Harvard-Papier von Reinhard und Rogoff gegeben, wo namentlich alle, auch alle Deutschen mit von Finanzpolitik beschäftigten Politiker über alle Fraktionen hinweg gejubelt haben und gesagt haben, endlich haben wir ein Kriterium, an dem wir unsere Politik ausrichten können. Und das Reinhard-Rogoff-Papier sagt im Klartext, übersteigt die Staatsverschuldung 90% des Bruttoinlandsproduktes, ab dem Punkt wird es kontraproduktiv für Konjunktur und damit auch für den Arbeitsmarkt. Das ist in einem Satz zusammengefasst die Aussage dieses Papiers. Jetzt hat irgendein Student in den USA von seinem Prof den Auftrag gekriegt, dieses Paper mal nachzurechnen, weil das basiert auf einer Analyse von Staaten, vor allen Dingen von Industrienationen, wo man sich einzeln die Staatsverschuldung und die Stabilität über Jahre hinweg angeguckt hat. Und was sich herausstellt, das war ein Programmierfehler in der Excel-Tabelle, bei dem einige Staaten schlicht nicht berücksichtigt wurden. Ja? Das heißt, dieses sogenannte objektive Kriterium basiert auf einem Behandlungsfehler einer Software von Microsoft. Und wir haben mit der Schuldenbremse, ich sag's populistisch, einen Rechenfehler in der deutschen Verfassung. So, jetzt bevor wir zu den Grünen kommen, sind wir doch wieder bei der Theorie gelandet. Da muss ich jetzt doch dem Nikolai noch mal das Wort geben, hier links neben mir. Das hat nämlich eine ganz, ganz große Debatte im Augenblick ausgelöst. Bei den führenden Nobelpreisträgern der Ökonomie. Und Rogoff ist ja einer in Spee höchstens. Also der hat ja noch gar keinen. Ja, aber du glaubst nicht, was für ein großer Kampf da gerade genau um diese Deutungshoheit läuft. Es gibt ja keinen Nobelpreis für Ökonomie. Ja, es gibt keinen. Von Alfred gekriegt hätten. Genau, den gibt es erst seit 1969 und der wird von der Reichsbank Schwedens, also das ist ja auch eine Sache, die einem nachdenklich machen muss, von der Reichsbank von Schweden wird er vergeben. Aber zurück zu dieser Diskussion im Augenblick, wirkt Austerität oder wirkt sie nicht? Das ist eine ganz große Debatte, die im Augenblick geführt wird. Daniel Gross hat sie jetzt gerade unterstützt, dass sie wirken würde. Rogoff und Rajan stehen sowieso dafür. Rajan hat der wird jetzt indischer Notenbankpräsident, hat den Rogoff auch verteidigt gegen Krugman und gegen Stiglitz. Wir erleben doch hier eine gigantische Auseinandersetzung auf der theoretischen Ebene, um die Politiker, wie du gesagt hast, dass Politiker sich auf etwas berufen können, damit sie Politik nach dieser Theorie machen können. Und das hat ja Keynes schon gesagt, dass er gesagt hat, die Politiker sind eigentlich nur Hampelmänner, die an den Fäden von irgendeinem ökonomischen Denker hängen, den sie unwissentlich sogar dann verbreiten und sie wissen es gar nicht. Ich will da nicht sofort darauf antworten, warte ganz kurz. Also ich muss an der Stelle mal eins sagen, weil ich glaube, dass an der Stelle auch bei den Politikern, die im Wirtschaftsbereich tätig sind, so ein bisschen was wie Wissenschaftsgläubigkeit kontraproduktiv in die Quere kommt. Als in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts das Santa Fe Institute gegründet wurde, das Santa Fe Institute for Research in the Sciences of Complexity, also Chaosforschung, Komplexität. Ein riesiger interdisziplinärer Ansatz mit viel, viel Geld aus US-Stiftungen, die uns besser organisiert sind als unsere, das nur am Rande. Gründungspräsident des Santa Fe Institute in Santa Fe ist der Physik-Nobelpreisträger Murray Gell-Mann und die haben ein einwöchiges Forum veranstaltet, wo sich die Physiker und die Volkswirte gegenseitig ihre Modelle erklärt haben. Und die Volkswirte schreiben also anderthalb Tage lang die Tafel voll mit Formeln, Differentialgleichungen und so weiter und am Schluss steht Murray Gell-Mann auf und sagt, und das glaubt ihr? Das hat natürlich auch was mit der Koketterie und Arroganz unter den Wissenschaften zu tun. Ich will damit die VWL auch gar nicht dekreditieren. Da gibt es sicher sehr vernünftige Ansätze, aber man muss mit diesen Modellen sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, die Modelle, um die es hier gerade geht, die in den letzten 30 Jahren vorherrschend waren, auch zur Bewertung, Beurteilung von wirtschaftlichen Zusammenhängen, sind entweder missbraucht worden, um gewisse Dinge zu erreichen, die man erreichen wollte, sind Physiker und Mathematiker gewesen, die Algorithmen konstruiert haben für diese auch Hochfrequenzhandelgeschichten. Das darf man nicht vergessen. Die haben sich da schuldig gemacht, wenn man das ethisch sehen will, dass diese Modelle entweder falsch sind oder aber missbraucht werden. Von daher auch von Seiten der Politik gegenüber dem, was aus der VWL-Wissenschaft kommt, ganz, ganz große Vorsicht und sich sie mal nochmal genauer angucken. Und ich finde es klasse, dass es in der Piratenpartei so viel formale Kompetenz gibt, die mit Formeln umgehen können. Da müssen wir einfach mal genau hingucken, oder? Ja, auf jeden Fall. Also zu der Frage von Matthias, ne? Wirkt Austerität? Ja, natürlich wirkt Austerität. Das macht die Länder kaputt. Sieht man ja in den letzten paar Jahren. Gar keine Frage. Was die Theorie hinter der Austerität, also weshalb Leute sagen, dass das positiv wirkt, da muss man jetzt natürlich so ein bisschen nachschauen, was sind deren Annahmen und so weiter. Und es stellt sich einfach heraus, das sind Annahmen, die in der Ökonomie gemacht werden, damit man irgendwie schön einfache Formeln hinschreiben kann. Die Annahmen treffen aber in der realen Welt einfach nicht zu. Da sind dann so Annahmen dabei wie, wenn der Staat sich weniger verschuldet, würden die Zinsen sinken. Das ist schon mal verquer, weil ja die Zinsen im Grunde durch die Zentralbank gesetzt werden. Zumindest die kurzfristigen, dann gibt es wieder eine Diskussion darüber, wie sich das auf die langfristigen auswirkt, etc. Ist ein schwieriges Thema. Dann steckt dahinter die Annahme, dass, wenn die Zinsen dann hinreichend niedrig sind, dann investieren die Unternehmen so viel, um die fehlenden Staatsausgaben auszugleichen. Ist auch problematisch, weil wenn man schon mal in einer Rezession ist und die Nachfrage fehlt, warum werden die Firmen dann so wahnsinnig viel investieren? Also man kann sich da Tage und Wochen lang damit beschäftigen und ich glaube, die wichtigste Message überhaupt ist, dass man den Ökonomen mit sehr, sehr viel Skepsis begegnet, gerade denen, die in den Medien erscheinen. Weil es gibt natürlich auch so einen gewissen Filterprozess, bei dem die Ökonomen, die, ich sag mal, den Mächtigen nach der Schnauze reden, leichter Zugang zu Medien haben. Ich meine, Herr Zeise, Sie versuchen da sicherlich auch Gutes zu leisten. Aber ich sage nur, in Paul Krugmans Blog, ja, auf der New York Times, ich meine, der hat jetzt natürlich auch einen gewissen Bias, muss man auch wieder so sehen, hat er neulich geschrieben, dass sich unter US-Ökonomen im Grunde ein Konsens herausgestellt hat, weitestgehend, dass die Arbeitslosigkeit in den USA ein zyklisches Phänomen ist. Wenn man jetzt aber sich anschaut, was denn in den ganzen Talkshows und so in den USA läuft, da herrscht Einigkeit, dass es ein strukturelles Phänomen ist. Also es gibt durchaus den Unterschied zwischen, ich sag mal, Ökonomen, die seriös an wissenschaftlicher Tätigkeit interessiert sind, und dem, was dann letztendlich in die Öffentlichkeit dringt. Und da muss man einfach wahnsinnige Skepsis zeigen. Anderes Beispiel, ja, Alan Greenspan, der so, als er noch Chef der Fed war, als Maestro dargestellt wurde. Ja, die Leute kochen auch alle nur mit Wasser. Die nennen sich, also die merken wahrscheinlich selber auch, dass das, was sie machen, eigentlich, ja, Joachim, du hast angesprochen, die Modelle, ja, ich habe da auch so ein bisschen vagen Einblick. Ich meine, die machen halt irgendwelche Annahmen, ja, um dann ihre Risikokalkulationen schön aussehen zu lassen. Die Annahmen kann man im Falle einer gesamtwirtschaftlichen Krise alle in die Tonne treten, weil sie davon ausgehen, dass Kredite unabhängig voneinander ausfallen, und in der Krise fallen halt alle auf einmal auseinander. Ja, also das ist, ja, also man darf da, glaube ich, schon sehr, sehr viel Skepsis einfach an den Tag legen, was es natürlich auch schwierig macht, weil das heißt, ist dann die Frage, ja, wem kann man denn dann noch überhaupt vertrauen, ja? Vertraut alle mir, ja, ist vielleicht auch nicht so clever. es ist auf jeden Fall so, dass die Ökonomie zum Teil als Wissenschaft selber, einfach weil es große finanzielle Interessen gibt, aber auch in ihrer Übertragung in den öffentlichen Diskurs krank ist. Es ist einfach krank. Es ist nicht so wie in der Physik, wo man wirklich handfeste Experimente machen kann. Es ist nicht mal so wie in den Sozialwissenschaften und in der Psychologie, wo das mit den Experimenten immer schwieriger ist, aber wo es zumindest nicht diesen korrumpierenden Geldeinfluss gibt. Also die ökonomische Wissenschaft ist einfach krank. Ich habe auch keine Lösung dafür, aber man muss das immer im Hintergrund behalten. Also Lukas Zeise, du hast recht, tut was. Er ist vor kurzem aufgetreten und eingeladen worden von den pluralen Ökonomen in Bayreuth. Hat er auch einen Vortrag gehalten. Du hast dich damals auch sehr schön bedankt, dass du die Ehre hattest, dort eingeladen worden zu sein in deinen Vortrag. Ja, habe ich gesehen. Beiden Herren an beiden Flügeln so viel gesagt. Gegen wissenschaftliche Begründung von, so funktioniert das ja. Die Politiker, wenn sie irgendwas durchsetzen wollen, suchen sich dann irgendeine theoretische Sache aus. Also Reinhard und Rogoff ist wirklich immer ein schönes Beispiel, weil das einfach so auf so ganz einfacher Ebene schiefgelaufen ist. Aber erinnern wir uns doch bloß mal, wie diese Maastricht-Kriterien zustande gekommen sind. Da war 60% der Staatsverschuldung die Grundlage, und man durfte da nicht rübergehen. Wie kam das zustande? Also ich meine, selbst die akademischen Volkswirte haben wenigstens in dieser Frage übereinstimmen, dass das einfach mal so eine Ziffer war, die also gerade gegriffen wurde, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die bundesdeutsche Staatsverschuldung damals ungefähr auf diesem Niveau lag. Also und auch die 3% pro Jahr, also das sind alles so Sachen, die halt, naja, irgendwas müssen wir ja da reinschreiben, aber wir wollen halt, und wurde dann auch nicht beachtet, also weil es ja auch nicht ernst zu nehmen ist. Es ist einfach, also das ist das Verhältnis. Und klar, die Ökonomie ist eine politische Wissenschaft. Genauso ist es. Das ist ganz klar. Und sie ist natürlich interessegeleitet. Und das zu vergessen, das wäre schlecht. Also das wär so, wir müssen zum Ende kommen. Aber die Grünen hätten wir noch gehabt. Paul, hast du noch? Also ich habe gesagt schon gestern, die Grünen haben sich eingelassen bei der Bankenunion, dass die Aufsicht der Banken der Europäischen bei der Zentralbank angesiedelt ist. Sie haben die Kröte geschluckt. Ich habe ja mit Schick und mit Giegold gesprochen darüber. Wir Piraten haben da eine andere Position. Wir hätten gerne, wir sehen schon, dass eine Bankenunion notwendig ist, aber wir hätten sie gerne einem unabhängigen Kontrolle unterworfen. Die zeichnen sich zwar nirgendwo ab, also ich wüsste nicht, wer das machen sollte, aber um noch einen Punkt herauszuarbeiten gegenüber der Position der Grünen. Joachim, fällt dir da noch was ein? Im Moment nicht, aber ich bin immer bereit, Punkte herauszuarbeiten gegenüber Positionen. Also mir, ich habe ja die beiden Finanzkongresse besucht, die sie durchgeführt haben, und mir war aufgefallen, dass sie vieles dort haben unwidersprochen lassen. Also der CEO der Deutschen Bank war dort und der hatte da vor dem Publikum, vor 200 eingeladenen Gästen, 100 davon waren Banker, sagen können, wir sammeln die Einlagen ein und vergeben die als Kredite an die Unternehmen und so weiter. Und das ist von der Grünen-Seite unwidersprochen geblieben. Ich glaube, das ist eher ein parteipsychologisches Problem, was die Grünen haben an der Stelle. Die Kultur des Widerspruchs, die bei den Grünen mal sehr stark hochgehalten wurde, ist, ich sag mal, liegt heutzutage am Boden. Und wir haben es de facto, wie der Marc Olejak bei uns im Landtag mal so schön gesagt hat, im Grunde mit sowas wie einer Vollkorn-CDU zu tun. Hoffentlich erleben wir da keine Überraschung nach dem 22. September. Das will ich noch hinzufügen. Jetzt noch drei. Ja, ich lasse noch drei Fragen zu an das Podium. Und ich muss Schulim heute als erstes dran nehmen, weil der ist gestern nicht zum Zuge gekommen, sonst würde er mir den ganzen Tag wieder das nachtragen. Kommst du bitte vor und nimmst das eine Mikro, was wir da haben, und die Frage an einen der Panel-Teilnehmer bitte stellen. Und kurz. So. Vielleicht zwei Punkte. Warum reiten wir so viel auf die Schulden? Warum reiten wir nicht darauf, dass der Staat gefälligst seine sozialen Ausgaben... Hallo? Anschalten. Ist okay so? Ja. Laut genug gebrüllt, Löwe. Ja? Gut, ja. Warum reit erstmal zu dieser Verschuldungsgeschichte? Es wird dauernd über diese Vermögenskonzentration, über die falschen Steuern und bei den Obern, und dass man geht dann auf diese gesamtwirtschaftliche Rechnung, worauf du, Nikolai, eingegangen bist. Und eine einfache Methode wäre schlicht und ergreifend, Steuern, und zwar ordentlich progressiv, zu erhöhen. Und der Ansatz der Schuldenbremse ist durchaus vernünftig. Denn das würde die Politiker dazu zwingen, zu sagen, okay, das ist der Etat, und wenn wir Wohltaten verteilen wollen, dann müssen wir sagen, von wem wir das nehmen. Und das Wegschmeißen der Schuldenbremse würde dazu führen, dass wieder Politiker sozusagen unsichtbar, wer die Last letzten Endes trägt, ob es der Sparer ist, die niedrige Einkommen über die Mehrwertsteuer oder weiß der Teufel was, Wohltaten verteilen können. Also eine Schuldenbremse ist nach meiner Meinung eine Einführung von Kosten-Nutzen- Rechnung, und zwar die Transparenz. Und die passt zu den Piraten umso besser, weil wir für die Transparenz eintreten. Hätte zwar eine ganze Menge. Ja, danke. Ich kenne ja deine Position. Wer will antworten nochmal drauf? Ich meine, also klar, das ist schon klar. Man darf eins nicht vergessen, wir haben jetzt über die Schuldenbremse inhaltlich, mathematisch, Reinhard Rogoff und so diskutiert. Das ist auch in der politischen Rhetorik, weil wenn ich als Privatmann, also für einen Privatmann ist es immer schlecht, Schulden zu haben. Also denkt der Privatmann einfach, wenn der Staat Schulden hat, ist das auch schlecht. Ausgeglichene Haushalte, wie auch immer. Dagegen ist im Prinzip nichts einzuwenden. Aber die Schuldenbremse allein und der politische Fokus darauf verschiebt den Blick, sodass man sich die Einnahmenseite nicht mehr anguckt. Was die Steuern angeht, es wird immer wieder argumentiert, gerade die Union macht das, wir haben die höchsten Steuern seit Geschichte, höchsten Steuereinkommen seit Geschichte der Bundesrepublik. Ja klar, weil die Inflationsrate, das ist sowas von Banane, dieses Argument. Aber wir wissen ja, wo ein Großteil dieser Einnahmen in den letzten Jahren gelandet ist, nämlich in der Bankenrettung und nicht mehr in der Infrastruktur. Und an der Stelle jetzt vom Staat zu verlangen, nicht zu investieren, ist die eigentliche Katastrophe. Wir haben in Nordrhein-Westfalen 396 Brücken über Fernstraßen, die, sag mal, renovierungsbedürftig wären. Würden wir das auf einen Schlag erledigen, dann hätten wir das Maß, was wir an Neuschuldenaufnahmen machen können, in NRW schon längst überschritten. Das wären nämlich 3,5 Milliarden Euro nur für Straßen. Von Schiene und von anderen infrastrukturellen Maßnahmen, Schule, Kindergarten, gar nicht zu reden. Das heißt, dieses Schuldenbremsen-Argument ist ein Gängelungsargument, was den Fokus auf diese Schulden sind schlecht und ich vererb meinen Kindern was und so weiter. Wobei die Privatschulden was anderes sind als Staatsschulden. Das haben wir ja die ganze Zeit diskutiert hier. Also ich bin da nicht mit dir einer Meinung. Ich bin schon der Meinung, dass man ausgeglichene Haushalte haben soll. Deswegen Einnahmenseite. Vorschläge sind gestern diskutiert worden. Die Frage ist, ob sie durchzusetzen sind. Europaweite FTS, Finanztransaktionssteuer. moderate Vermögenssteuer, die nicht Betriebsvermögen angreift. Da kommt nämlich wieder das klassische FDP-Argument. Es betrifft der Oma ihr kleines Häuschen, auch Erbschaftssteuer oder solche Sachen. Und es betrifft den Mittelständler, dem an das Betriebsvermögen gegangen wird. Das alles ist natürlich nicht gemeint, sondern wir meinen die wirklichen großen Vermögen, die jetzt, sag mal, Unternehmen in ihrer Leistungsfähigkeit nicht einschränken. Wir wissen ja auch, dass die Mittelständler, die zusammen mit den, also die mittelständischen Unternehmen zusammen mit den Arbeitnehmern in Deutschland die Hauptsteuerlast tragen. Auch da muss man Steuerschlupflöcher stopfen, solche Sachen. Ne? Das sind alles erste Maßnahmen, die Schattenbankengeschichte, Zockerei, was weiß ich, Finanztüff haben wir darüber gesprochen. Ne? Die Transparenz ist natürlich das, was, sagen wir mal, implizit als Kit da immer mit drin rumfliegt in diesen Argumenten. Also Schuldenbremse allein als Argument ist eine Katastrophe und schränkt politische Handlungsfähigkeit ein. Ja, ich kann auch nur unterschreiben, was du gesagt hast, Joachim. Ich würde noch eine Überlegung hinzufügen. Also, du hast sehr schön dargelegt, dass also selbst wenn man den Staat aus rein betriebswirtschaftlichen Perspektiven betrachtet, es unsinnig ist, eine Schuldenbremse zu haben. Das muss man sich mal klar machen. Selbst aus rein betriebswirtschaftlichen Perspektiven. Aber wenn man jetzt in Richtung Makroökonomie weiterdenkt, und insbesondere, da muss man jetzt natürlich unterscheiden, ne? Auch zwischen, was sind Kommunen, was sind Länder, was ist dann die Bundesregierung und was geschieht auf der Ebene der Währung insgesamt. Man darf das nicht ignorieren, dieses Problem, dass Geld im System sein muss, damit die Wirtschaft funktioniert und Geld immer als Spiegelbild irgendwo Schulden hat. Das heißt, die Frage ist jetzt, wer hat die Schulden? Sind das private Schulden, sind das Staatsschulden? Und private Schulden sind einfach tendenziell problematischer als Staatsschulden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich möchte ganz kurz hinweisen auf die sogenannte Functional Finance von Abba Lerner, einem Ökonomen des 20. Jahrhunderts, der gesagt hat, ein Staat, der seine eigene Währung hat, für den ist es unsinnig, sich so zu verhalten wie jemand, der diese Währung nur verwendet. Ja, ich und wir alle hier als Individuen und auch Unternehmen, wir verwenden die Währung. Das heißt, wir können nur Geld ausgeben, wenn wir irgendwoher Geld bekommen. Ob das jetzt Einnahmen sind oder ob wir einen Kredit aufnehmen, ist eine Sache. Der Staat als derjenige, der das Geld produziert, hat diese Beschränkung einfach nicht. Das heißt, alle Überlegungen, die wir uns in unserem Alltag machen, können wir einfach nicht übertragen. So, jetzt ist natürlich die Frage, heißt das, dass der Staat einfach beliebig viel ausgeben soll? Naja, wenn man sich das durchüberlegt, kommt man gleich auf die Überlegung, naja, wenn er zu viel ausgibt, gibt es Inflation. Vollkommen klar. Wenn man jetzt aber weiter überlegt, wird man feststellen, die Inflation ist auch im Grunde das Einzige, was das wirkliche Problem ist. Und deswegen, das kommt dann die Functional Finance von Abba Lerner hin, der gesagt hat, der Staat soll einfach so viel ausgeben, dass es der Wirtschaft gut geht und er soll aufhören, wenn es zur Inflation kommt. Und das ist eigentlich, was dem ich anhänge in diesem Punkt. Wir müssen zu Ende kommen. Maurice, du, aber wie gesagt, kurz und Thomas, nein. Ja. Ja, den anderen also, Matthias. Ja, so, also ich denke mal, ein grundlegender Fehler ist, Europa gleichzusetzen mit der europäischen Finanzarchitektur, mit ESM und so weiter, ja, die ja manipuliert ist. Es ist ja offensichtlich, dass die manipuliert ist von einer supranationalen, ultraliberalen Clique, ja, die halt auch mal über gegebene Rechtslagen wegspringt, überspringt. Ne? Also Europa ist eine Kultursache und keine Finanzarchitektursache. Nummer eins. Ja. Deshalb würde ich sagen, Europa wird, wenn es das soll, überleben. Da gibt es eine Studie der Nomura, die kennen alle Theoretiker sicher, die haben mal sich überlegt, was passiert, wenn der Euro auseinanderplatzt. Ja. Und aus dem Gedächtnis war das dann so, dass Deutschland 10% aufwertet, Frankreich 10% abwertet, Griechenland natürlich versinkt irgendwo im Untergrund, 30% Abwertung. Ja, das bedeutet, dass wenn man den Euro auflöst, dann ist das auch bei lange nicht das Ende von Europa. Und das müsste hier mal zur Sprache kommen, dass da auch mal eine Gegenstimme kommt, ne? Anstatt dass da vier Leute jetzt das Gleiche reden. Ne? Fiskalgeschichten genauso. Ja? Also da kann man jeden Punkt nennen. Es ist halt nicht so. Ja? Also Marius, wir haben ja ganz kurz dir Zeit gegeben, den Gegenstandpunkt jetzt darzulegen. Wir müssen die Frage, du hast ja keine Frage gestellt. Danke. Aber wir müssen ein bisschen, Katascha ist gekommen, wir müssen einfach auf die Tube drücken, Joachim. Matthias, letzte Frage und dann müssen wir das Panel beenden. Danke, Matthias. Willst du noch was dazu sagen? Ja, ein, zwei Sätze dazu vielleicht. Es ist natürlich schon richtig, den Konflikt, den du genannt hast, das ist erstmal klar. Für mich löst sich der Konflikt, wenn man die Produktivitätssteigerung mit berücksichtigt. Oder zumindest versteht man den Konflikt besser und kann sich dann weiter überlegen, was man eigentlich will. Denn wenn man sich jetzt so ganz klassisch überlegt, man will auch irgendwie Beschäftigungspolitik machen, wenn die Produktivität steigt, also was pro Person produziert werden kann, was ja eine sehr gute Sache ist und was durch den technologischen Fortschritt passiert und was wir auch befürworten, dann ist es natürlich so, dass wenn die Wirtschaft nicht steigt, zumindest das Arbeitsvolumen sinkt. Und jetzt hat man natürlich verschiedene Handlungsoptionen, da denke ich, müssen wir jetzt auch nicht diskutieren. Wir hatten ja auch gestern schon ewig lang darüber diskutiert, ob man dann meint, ein BGE reicht oder ob man sagt, Wochenarbeitszeit verkürzen oder was auch immer. Na, das ist eine andere Diskussion, aber die muss man an der Stelle dann führen, aber nicht jetzt. So, vielen, vielen Dank an alle Diskutanten, dass ihr heute Morgen, ich glaube, es war eine wirklich sehr interessante Diskussion, die wir hier gemacht haben. Und ich übergebe. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.